Nähe los. Da ist das Violino los, das muss man einmal sehen. Da küsst der Obermann die Gondel beim Spazieren gehen. Und sie bleiben gar nicht stehen. Die schönen Brasilianerinnen wollen nur Matrosen. Sie möchten immer Pio, Pio, Pio, Pio kosen. Und wenn sie Schia, Schia scheiden, schenken sie noch Rosen. Solche Rosen gibt es nur in Rio, Rio de Janeiro. Hoi, hoi, ahoi, was kann es Schöneres geben? Da möchte ich gerne leben. Hoi, hoi, ahoi. In Rio Santa Kempten gibt es feine, feine Weine. Und diese Vino, Vino Weine trinkt er nicht alleine. Sie Vio, Vio, Vio wissen schon, wie ich das meine. Solche Weine gibt es nur in Rio, Rio de Janeiro. Was kann es Schöneres geben? Da möchte ich gerne leben. Hoi, hoi, ahoi. Wird an Land gegangen. In Rio, Rio, Rio gibt es allerliebste Rangen. Und alle Rio-Rangen kann man mit der Liebe fangen. Solche Liebe gibt es nur in Rio, Rio de Janeiro. Hoi, hoi, ahoi, was kann das Schöneres geben?